Madonna, die Nacht ist heiß, so wie dein Mund. Erhör mein Flehen, ich muss gestehen. Ich hab dich lieb, braune Madonna. In deinen Augen glüht der Sonnenschein. Die Welt kann ohne dich nicht sein. Du gleichst den Sternen in weiten Fernen. Ich hab dich lieb, braune Madonna, mein Herz ist dein. Schlaf ein, schlaf ein und träum von mir, braune Madonna.